Der Sprecher des Außenministeriums der DEV gab am 28. August eine Erklärung mit folgendem Inhalt ab. Die USA und ihre Anhänger begingen wieder eine schwere feindliche Handlung durch Veröffentlichung einer Mitteilung im UNO-Sicherheitsrat, in der sie der TIVJK ihre Maßnahmen zur Verstärkung der selbstständigen nuklearen Abschreckungskraft, darunter Unterwassertestschüssen der ballistischen Rakete vom strategischen U-Boot, vorwarfen. Die Annahme der oben genannten Mitteilung, welche die USA unter Missbrauch des UNO-Sicherheitsrates veranlassten, ist eine große Verletzung der Souveränität und Würde der TIVJK und unvernünftige Provokation gegen Frieden und Sicherheit der koreanischen Halbinsel. Der UNO-Sicherheitsrat ignoriert völlig die Klage der TIVJK über die aggressive gemeinsame Militärübung der USA und Südkoreas, die den Frieden und die Sicherheit der koreanischen Halbinsel und ihrer Region ernst bedroht, und kritisiert an der Seite der USA die Verstärkung der selbstschützenden Abschreckungskraft der TIVJK. Damit verliert er vollkommen seine Unparteilichkeit als internationale Organisation und unterstützt in der scharfen Auseinandersetzung zwischen der TIVJK und den USA gesetzwidrig die USA. Auch wenn die USA und ihre Anhänger die Entgegnungsmaßnahmen der TIVJK als Verstoß gegen die Resolution des UNO-Sicherheitsrates bezeichnen, kann auch das UNO-Sekretariat keine Antwort auf die Frage geben, ob diese Resolution ein gesetzmäßiges Dokument im Einklang mit der UNO-Charta sei. Die TIVJK verfügt alle praktischen Mittel dazu, angesichts der nordkoreafeindlichen Politik der USA und ihrer Drohung mit Atomwaffen, bei einer passenden Gelegenheit die aggressiven Streitkräfte in den USA und in der pazifischen Operationszone auf einen Schlag zu vernichten. Die Leichtsinnigkeit der USA wie die Kritik an der TIVJK wegen des Unterwassertestschüssens der ballistischen Rakete vom strategischen U-Boot beschleunigt nur Selbstuntergang. Der beste Weg zur Vermeidung des vernichtenden Schlags der empörten TIVJK ist es, ihre Würde und Sicherheit nicht anzutasten und behutsam zu handeln, so hatte die TIVJK bereits gewarnt. Da die USA trotz der ernsten Warnung der TIVJK deren Würde und Existenzrechte verletzt haben, will sie als stolze Militärmacht alle sensationellen Handlungsmaßnahmen in mehreren Etappen weiterhin zeigen.